Abschnitt 30 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 213. O unglücksvolles, schreckliches Gesicht! So soll denn vor der Zeit das Licht verschwinden, das, Hoffnung mir im Busen zu entzünden, des Leidens Nacht mit goldenem Strahl durchbricht. Doch sollte sich nicht solch ein groß Gerücht durch andere Boten, durch sie selbst verkünden? Auf Wahrheit kann die Ahndung sich nicht gründen. Gott und Natur, o duldet solches nicht, so hoff ich denn, des Busens Zweifel schweigen, gewiss, dass noch das Antlitz zu mir kehrt, das mich belebt und das Jahrhundert ehrt. Und wenn, zum ew'gen Haus emporzusteigen, die Seel aus ihrer schönen Hüll entwich, so mäh auch bald des Todes Sense mich. Ende von Abschnitt 30.